habe dich in meine Hand geschrieben. Mein bist du. Ich werde niemals müde, dich zu lieben. Mein bist du alle Zeit. Mein bist du alle Zeit. Und sollten alle Freunde von dir gehen, will keinen mehr an deiner Seite stehen. Und sollten alle Freunde von dir gehen, ich bleibe bei dir. Ich habe dich in meine Hand geschrieben. Mein bist du. Ich werde niemals müde, dich zu lieben. Mein bist du alle Zeit. Mein bist du alle Zeit. Und wenn die eigene Mutter dich vergisst, wenn du von aller Welt verlassen bist, und wenn die eigene Mutter dich vergisst, ich bleibe bei dir. Ich habe dich in meine Hand geschrieben. Mein bist du. Ich werde niemals müde, dich zu lieben. Mein bist du alle Zeit. Mein bist du alle Zeit. Und wärest du von Sünden purpurrot, ich habe sie gelöscht durch meinen Tod. Und wärest du von Sünden purpurrot, ich bleibe bei dir. Ich habe dich in meine Hand geschrieben. Mein bist du. Ich werde niemals müde, dich zu lieben. Mein bist du alle Zeit. Mein bist du alle Zeit. Mein bist du alle Zeit. Mein bist du alle Zeit.